Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 377. Hallo Echo, hallo Google. Ah. Themen: Amazon greift an mit neuen Amazon Echos. Ihr werdet gleich Bauklötze hören. Das wird auch ein großer Teil der Zeit heute in Anspruch nehmen, definitiv. Und trotzdem habe ich noch ein paar News, allerdings überschaubar. Und es geht heute fast nur um Google. Ja, Google und Amazon. Was ist denn jetzt los hier? Tja, irgendwie gab es auch sonst nichts Interessantes aus dem Android-Lager. Vielleicht warten alle auf den 4. Oktober. Übermorgen ist es ja soweit. Da habe ich vielleicht auch noch was dazu zu sagen später. Dann noch ein paar Community-Meldungen und die App der Woche. Diesmal etwas, worauf ihr euch garantiert nie kommen würdet. Ja. Aber, naja, kann ja auch mal sein. Ja. Habe ja öfters schon mal Nischen-Apps vorgestellt. So, Thema: Amazon greift an Echos ohne Ende. Und jetzt muss ich mir mal mein Handy schnappen und dort die Mail aufrufen, die ich bekommen habe. Ich habe ja gedacht, ich gucke nicht richtig, habe dann natürlich gleich im Internet weiter recherchiert und tatsächlich, Leute, das ist der absolute Hammer, was hier auf einmal so ohne irgendwelche Vorwarnung, ich habe das auch nirgendwo irgendwo gesehen oder so im Vorfeld, dass da, gut, man hat zwar ein paar Gerüchte gehört, dass neue Echos kommen sollen, aber in welchem Ausmaß und mit welchen Sachen, Funktionen und Änderungen, das wusste man nicht. Und da blieb mir fast die Spucke weg. Ist ja irre, was da los ist. Also, fangen wir mal an. Neuer Amazon Echo, der ersetzt den normalen Echo, der die ganze Zeit 179 Euro gekostet hat. Ja. Der neue Amazon Echo zweite Generation gibt es jetzt in vielen verschiedenen Farben, zum Beispiel Anthrazitstoff, ja, oder mit Eiche-Optik, da ist ein bisschen teurer, 110 Euro kostet da, oder eben hellgrauer Stoff, ja, in Silber und so weiter und so weiter. Sandstein gibt es noch und auch Nuss-Optik. Wunderbar. Nuss-Optik. Das Ganze kostet aber jetzt nur noch 99, also knapp 100 Euro, 79 Euro günstiger als die erste Generation. Da dürften jetzt einige sich wirklich ärgern darüber. Allerdings Leute, die eben noch keinen Echo haben, werden sich nicht darüber ärgern. Die werden sich sehr freuen und die werden auch dann die Frage, ob Google Home oder Amazon Echo schnell beantwortet haben, ja. Den Echo Dot gibt es ja weiterhin, übrigens jetzt für 59,99 dauerhaft. Ja. Das ist aber die alte Generation noch, ist aber egal, spielt da keine Rolle. Also, man glaubt es kaum, die neue zweite Generation ist viel, viel, viel billiger. Ja. Kleiner übrigens, etwas kleiner, ja, also nicht ganz so auffällig, das ist ganz interessant auch. Gleiche Funktion, gleiche Qualität, der Lautsprecher soll sogar deutlich besser sein als bei der alten Version, ja, und auch hier 7 Mikrofone, dass man von überall her gut verstanden wird. So, dann, als ob das nicht schon genug ist, weil das ist wirklich so eine Art, eine volle Breitseite gegenüber Google, ja. So, dann neu bei uns, das, was in den USA schon einige Zeit auf dem Markt ist, der Echo Show. Das ist das Amazon Echo alias Alexas, ja, Alexa, Entschuldigung, ich bin schon ganz durchgedreht, ja. Bloß mit einem Display integriert. Richtiger Display, richtiger LCD-Display, so dass ihr auch zum Beispiel Sachen machen könnt, und anfordern könnt, die eben ein Display benötigen, Videos abspielen, zum Beispiel Videoanrufe und so weiter und so weiter. Oder auch Wettervorhersage nicht nur eben gesagt bekommt, sondern eben auch anzusehen, zeigt einem dann das übrigens eine sehr schöne Grafik, Wettervorhersage und so weiter und so weiter. Ich finde das absolut interessant. Der Preis ist natürlich da verständlicherweise etwas höher. 219 Euro, was ist denn heute mit mir los? 219 Euro, ab 16. November wird das Teil ausgeliefert werden. Und ihr könnt jetzt schon vorbestellen, gibt es in Weiß und in Schwarz. Und damit lässt es sich ganz gut integrieren auf euer Tisch oder ähnliches. Und das ist eigentlich das perfekte Teil, um an den Nachttisch zu stellen. Auf den Nachttisch zu stellen, ja, mit diesem Display, sage ich mal, da kann man dann auch nachts zum Beispiel eine Uhr einblenden lassen, etc. Und das ist ganz gut. Dafür gibt es aber eigentlich noch was anderes, allerdings nur in den USA. Deswegen spare ich mir das heute mal, aber in den USA gibt es eben das auch noch, der Wecker mit Alexa gibt es tatsächlich offiziell. Wahnsinn, ja. Auch mit einem kleinen Display. So, also Amazon Echo mit Videoausgabe gibt's also auch jetzt dann in Deutschland. Oh, damit aber immer noch nicht genug. Wenn ihr denkt, das war der Todesstoß fürs Google Home, nein. Meiner Meinung nach ist es was anderes. Nämlich der brandneue Echo Plus. Das Teil sieht so aus wie die erste Generation Amazon Echo, ja, in diesem Gehäuse. Ist aber günstiger, kostet 149,99 und hat einen Smart Hub direkt integriert, ja, der ist Zigbee-kompatibel und gibt es jetzt zusammen mit einer Philips Hue-Lampe kostenlos inklusive. Denn diese Bridge, die da eingebaut ist, entspricht der Philips Hue-Bridge. Und damit könnt ihr Philips Hue-Lampen auch direkt ansteuern. Um das eben klar zu machen, gibt es den Echo Plus für 149,99 inklusive einer Philips Hue-Lampe. Wie gesagt, die wird kostenlos dazugelegt. Wahnsinn. Somit braucht ihr keinen Philips Hue-Hub mehr extra zu kaufen. Ihr spart also jede Menge Kohle. Die Bridge ist nämlich gar nicht so billig. Ja, wenn ihr da so mal seht, dann habt ihr solche Sets, ja, zwei RGB-Lampen beispielsweise, ja, und die Bridge dazu, das geht schon ins Geld. Diese Bridge ist eben jetzt integriert, entspricht auch ungefähr dem, was es kostet, was es am Mehrpreis kostet gegenüber zu dem neuen Amazon Echo zweite Generation, ja. Und damit habt ihr das also raus und kriegt eben noch die Philips Hue-Lampe dazu. Das ist zwar keine RGB-Lampe, so wie ich das sehe, sondern nur eine Weißlichtlampe, aber immerhin, diese Weißlichtlampe kostet auch bei IKEA mit dessen System, wo ich später noch was dazu sage, ich bin schon ziemlich sauer, kostet auch jede Menge, also ich glaube 20 Euro etwa, ja, und die ist damit dabei. Ansonsten entspricht es dem Amazon Echo zweite Generation, sieht so aus wie Amazon Echo erste Generation, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wie gesagt, hat integrierter Smart Home Hub. Und ich bin sprachlos. Amazon weiß, was sie tun. Am 31. Oktober erscheint das Produkt. Es ist jetzt vorbestellbar. Und Amazon Echo weiß, beziehungsweise Amazon weiß, was sie tun. Und damit graben sie dem Google Home endgültig das Wasser ab, meiner Meinung nach. Google Home hat zwar jetzt für den 4. Oktober den Google Home Mini angekündigt, der deutlich günstiger sein wird als der Google Home, das normale Google Home. Es wird gerüchteweise soll es auch ein Google Home Max geben mit Stereo-Lautsprecher für die Leute mit etwas höherem audiotechnischem Anspruch. Ja? Die werden sich aber dann trotzdem lieber eine vernünftige Stereo und ein vernünftiges Stereo-System zulegen, aber egal, gut, ist ja nicht schlecht, dass es sowas gibt. Aber Leute, hier ist absolut Google verliert, hat komplett den Anschluss verloren damit, denn die bieten keine Lösung mit integriertem Smart Hub. Ja? Da braucht man den Hub eben noch speziell von den entsprechenden Firmen. Ja? Und Google setzt da auch Standards. Zigbee-Protokoll ist jetzt der Standard. Philips Hue ist jetzt der Standard und ich bereue immer mehr, dass ich mir das IKEA-System gekauft habe. Das basiert zwar auch auf Zigbee, ist aber noch ein bisschen modifiziert und die versprochene Google Home-Unterstützung ist immer noch nicht eingetroffen, obwohl es bereits die Apple HomeKit-Unterstützung gibt, schon seit knapp 2 Wochen und auch die Alexa-Unterstützung, ja, und Google Home ist außen vor. Angesichts dessen, muss ich sagen, hat IKEA alles richtig gemacht, ja, weil Google Home hat im Prinzip noch keinen Marktanteil, aber das vergessen die wohl, Google Assistant sehr wohl, nämlich auf fast jedem Android-Smartphone-Handy. Von daher, ich bin auf IKEA natürlich sauer, aber ich muss sagen, Hut ab vor Amazon und ich weiß nicht, ich bestelle mir das Teil auch, ja, den Echo Plus, weil ich denke, die haben die Zeichen der Zeit erkannt. Übrigens, die alten IKEA-Lampen muss ich nicht wegschmeißen, die werden integriert in das Amazon Echo-System. Die kann man über die Philips Hue Bridge anschließen. Was ich mit der IKEA Bridge mache, weiß ich nicht genau. Die werde ich vielleicht probieren, auf eBay zu verticken dann. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich megamäßig enttäuscht. Ja. Sowohl von IKEA als auch von Google, dass die einfach nicht kapieren. Ja. Dann müssen die eben an so Firmen wie IKEA rangehen, von ihrem hohen Ross runterkommen, weil die haben hier den Anschluss an die Assistance hoffnungslos verloren durch diese neuen Echo Plus Geräte. Die denken wohl wirklich, dass ihr Google Assistant in den Smartphones, die auch sich noch unterscheiden vom Google Home Assistant, ja, und hier ständig sich in die Quere kommen. Google Home, der jetzt gerade mal vor einer Woche Reminders bekommen hat, aber nur, wenn ihr das Gerät auf Englisch stehen habt, ja, so sieht's aus. Das alles, muss ich sagen, ist eine Schande im Moment und ich weiß nicht, wenn das eben, das Google Home 149 €, wenn ich das nicht erst vor kurzem gemacht hätte, wäre es überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube, ich muss mir den Amazon Echo Plus einfach holen, auch wenn es nochmal 150 Lappen kostet, ja. Es ist echt ein Drama und es wird mir auch eine Lehre sein in Zukunft, eben hier bestehende Systeme auch zu benutzen. Ich hätte mir nie die IKEA-Lampen kaufen sollen, sondern Philips Hue-Lampen, 20 € mehr zahlen, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und ich hätte mir auch kein Google Home kaufen sollen, weil Amazon Echo mit Alexa da schon Ewigkeiten auf dem Markt ist, ja, und da einen riesen Vorsprung hatte. Jetzt kriege ich hier die Quittung, ja, ganz klar, Fehlentscheidung von mir, ich ärgere mich mehr über mich selbst, glaube ich, ja, aber so ist das nun mal in der Technikszene. Nur hätte ich halt von Google ein bisschen mehr erwartet, aber ich hätte es wissen müssen, nachdem die ja in den letzten 1-2 Jahren so langsam geworden sind bei den technischen Entwicklungen. Seit das ganze Alphabet heißt, ja, und Google nur noch eine Firma unter Alphabet ist, da wird halt alles von Geld regiert und nicht mehr von Innovationen. Und das merkt man ganz klar, es wurde alles zurückgeschraubt, es geht alles viel zu langsam. Da wird jeder Umstieg auf Material Design jetzt mittlerweile von Gmail beispielsweise gefeiert. Ja, als ob das noch was Besonderes wäre, wenn man nach ein paar Jahren endlich mal die Designsprache umstellt. Eigentlich müsste man jetzt davon ausgehen, dass schon bald wieder ein neues Design kommt, weil das Material Design ist schon wieder veraltet, meiner Meinung nach. Ja. Und jetzt, ich muss schon sagen, es ist alles wirklich sehr, sehr, sehr frustrierend. Aber Amazon hat alles richtig gemacht mit den Echo-Systemen jetzt. Aber damit immer noch nicht alles abgegrast, ja, denn Leute, es ist auch noch was anderes angekündigt. Für Deutschland Anfang 2018 wird es den Echo Connect geben, um sein normales Festnetztelefon mit dem Amazon Echo zu verbinden und dann auch quasi mit Freisprecheranrichtungen das Ganze zu nutzen. Ja. Jetzt sagt ihr, ja, das geht ja aber mit dem Google Home schon. Nicht ganz. Erstmal wird da nicht das Festnetztelefon benutzt, sondern es wird die Schnittstelle benutzt. Und ja, es funktioniert nur in den USA. Angekündigt für Deutschland ist es noch nicht mal. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch Probleme mit dem Netzwerkübergang gibt. Deswegen wohl auch diese Echo Connect Lösung. Ja. Und ehrlich gesagt, es ist gar nicht schlecht. Ja. Festnetz oder Voice over IP kann genutzt werden. Das heißt, wer also keinen regulären Festnetzanschluss mehr hat, kann trotzdem über Voice over IP gehen. Zum Beispiel mit Firmen wie Zipgate etc. Und damit dann eben den Amazon Echo verbinden. So. Gut, es gibt auch natürlich auch das neuen Fire TV mit 4K Ultra HD und Alexa Sprachfernbedienung. Ja, auch hier zieht also Alexa jetzt prominent ein. Und es wird auch jetzt für bestimmte Spiele eine Erweiterung geben. Ja, das nennt sich Echo Buttons. Und die gibt es im Doppelpack für 19,99 €, genau. Und können dann eben zum Beispiel mit sogenannten Alexa-Skills wie Beat the Intro oder Music Plot und Dungeon Escape benutzt werden. Ja, das sind eigentlich relativ einfache Buttons, muss ich sagen. Ja. Aber dadurch, dass die eben drahtlos direkt mit dem Amazon Echo verbunden sind, können die eben auch hier gut genutzt werden von dieser Software dann. Ja. Also ich muss schon sagen, ich finde es faszinierend und diese Erweiterung, die hier gemacht werden von Amazon, zeigt, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Und ich kann es nur betonen, hier hat Amazon wirklich alles richtig gemacht und ist auf dem besten Weg, seinen Vorsprung weiter auszubauen. Google kann im Moment noch nichts entgegensetzen. Wie gesagt, übermorgen werden wir die Ankündigung hören von zwei neuen Google Home Geräten wohl. Also eines ist sicher, von dem zweiten weiß man es noch nicht so 100%, ob da am 4. Oktober was gesagt wird. Angesichts dessen muss Google auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung raushauen. Ja. Nichtsdestotrotz, bei der deutschen Sprachausgabe von Google Home hat sich nicht viel getan. Komme auch jetzt gleich zu den News nochmal. Das nächste Drama beleuchtet. Und ich halte das auch den Mini Home angesichts dessen für kaum noch konkurrenzfähig. Wenn das wahr ist und der Mini Home kostet 49 €, wäre das schon eine Riesensache. Glaube ich erst, wenn der Preis auch tatsächlich genannt wird. Der Echo Dot würde dann 59,99 € kosten, aber wie gesagt, die Verbreitung ist halt höher. Und wenn dann der reguläre, große Amazon Echo, zweite Generation, ja, 99,99 € statt 179, wie die alte Version kostet, dann ist der Sprung von dem Google Home Mini zum Amazon Echo, zum großen, nicht mehr so groß, dass man da sagen kann, das ist ein Killerpreis vom Google Home Mini. Ja? Zumal das immer noch von den Möglichkeiten weit, weit hinter Amazon Echo hinten ansteht. Also ich bin sowas von enttäuscht, dass nicht mehr Funktionen täglich freigeschaltet werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon immer wieder angedeutet, aber künstliche Intelligenz, ja, Bullshit, muss ich sagen, Bullshit, ja, einen feuchten Kehricht lernt Google Home. Das wird genauso die Funktionen programmiert und freigegeben und gemacht von Google, wie das auch bei Amazon Echo oder Siri gemacht wird. Nur weil vielleicht Apple nicht genug Informationen, nicht genug weitere Informationen oder Funktionen freigibt. Amazon macht es jedenfalls. Ja, die hauen eine Funktion nach den anderen raus. Tausende von Skills gibt es bereits, ja. Und es werden immer mehr. Und man kann einfach mit dem Amazon Echo wesentlich mehr machen als mit dem Google Home. Ja. Und statt dass Google da versucht, das Wettrennen aufzunehmen, kommen die immer weiter im Hintergrund. Jetzt, wie gesagt, für mich der Todesstoß, Echo Plus mit integriertem Smart Home Hub, da hat Google nichts entgegenzusetzen. 149 ist genau der Preis, was Google Home auch kostet, nur dass da hunderte Funktionen mehr sind, viele, viele Apps mehr funktionieren damit und eben zusätzlich noch ein Smart Hub integriert ist, plus noch eine Philips Hue-Lampe mit integriert. Wenn man die nicht will, kann man es auch ohne Philips Hue-Lampe bestellen, kostet aber das Gleiche. Und da kann man dann nochmal beim Smart Home Hub eben sparen, ja, zwischen, je nachdem welchen Anbieter, zwischen, glaube ich, 40 und 70 Euro, ja, nach dem Zigbee-Standard. Ich muss schon sagen, es ist wirklich heftig, ja. Also ich bin drauf und dran, mir eins zu bestellen. Ich glaube, ich bestelle es auch, bevor das ausverkauft ist und ich wieder mal in die Röhre gucke. Und ja, sehr, sehr schade um das Google Home. Das einzige Argument für das Google Home ist eigentlich noch die Google Play-Integrierung. Ja, ich habe jetzt auch ein Abo, Familienabo, das ich aus verschiedenen Geräten benutzen kann, ja, mit verschiedenen Accounts. Und Google Play, ja, also das heißt Google Music, ne? In Deutschland gibt es ja YouTube Red immer noch nicht in diesem Preis mit drin, von daher ist es eigentlich nur Google Music. Ja, effektiv nur Google Music. Ich muss mir immer noch die blöde Werbung auf YouTube angucken, weil die ja denken, ne? Dass Europa zweite Wahl ist. Und das werde ich natürlich informieren, weil das kann Echo nicht. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt. Google scheint hier gleich mal erkannt zu haben, dass langsam die Konkurrenz von Amazon übermächtig wird. Amazon selbst hat sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Bei denen gibt es immer noch keinen Chromecast zu kaufen. Dafür verbietet jetzt YouTube auf dem Echo Show, beziehungsweise verbietet Google YouTube auf dem Echo Show. Angeblich wird es die Benutzer Experience kaputt machen. Ja. Auf dem Echo Show, also das ist genau das Gerät, was ich ja gesagt habe, mit dem Videobildschirm integriert. Also da wird es im Moment jedenfalls keine YouTube-Videos mehr geben da drauf. Und ein Schelm, wer Böses darauf davon denkt, ne, darüber denkt. Also es ist schon ziemlich schäbig, was da abgeht momentan. Aber das ist auch genau der Grund, warum zum Beispiel auf dem Amazon Echo kein Google Play Music funktioniert. Ja, jedenfalls nicht offiziell, nicht wissentlich. Das ist schon ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein integriertes System. So muss ich dann komplett umsteigen, ja. Und Google schneidet sich da auch ins eigene Fleisch. Es wird sicherlich noch mehr Leute geben, die das dann machen. Das wird für mich bedeuten, früher oder später, Google, ich meine, bin ja eh schon Amazon Prime-Kunde, von daher habe ich eh schon mal ein Grundpaket direkt mit integriert. Aber so ein Amazon Abo, Musik-Abo, ja, vergleichbar wie mit Google Play Music, kostet auch vergleichbar viel. Für Einzelpersonen sogar noch billiger. Und damit muss ich sagen, ja, werde ich wohl auch wechseln. Klar, muss natürlich wieder eine App installieren. Hätte lieber alles von Google gehabt, aber es geht halt nicht mehr. Was bleibt, ist die fehlende Google Chromecast-Unterstützung dann. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen. Weil ich den mit dem Amazon Echo jedenfalls nicht direkt steuern kann. Vielleicht gibt es dann eine Lösung über dieses IFTTT, ja, dass ich damit auch den Chromecast steuern kann. Das wird sich dann zeigen, werde ich mal gucken, ob da was möglich ist. Ja, die harte Realität, ja, so ist es. Ich meine, ich trau mich ja angesichts dessen das kaum zu sagen als News, ja, aber ja, also Google hat beim Google Home jetzt eine Funktion nachgereicht. Nach, weiß nicht, wie lange ist Google Home jetzt auf dem Markt? 1,5 Jahre? Man kann jetzt Erinnerungen machen. Das, was bei Amazon schon seit, ich glaube, seit es den Amazon Echo gibt, machen kann. Ja. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, set a reminder for coffee in 2 hours. Ja, wenn man sich unbedingt daran erinnern muss, einen Kaffee zu machen in 2 Stunden. Könnte mir nicht passieren. Aber, ja, kann man machen. Dann kommt nochmal eine Rückfrage, ob man es speichern will. Und ja, okay, gut. Dann wird es gespeichert. Voraussetzung dafür ist, dass man sein Google Handy Account damit gekoppelt hat. Sonst kann man keine Erinnerung machen. Also man kann keine Erinnerung auf dem Google Home direkt setzen. Es läuft über den Smartphone-Account sozusagen. Das hat auch einen Vorteil. Die Erinnerung wird auch auf dem Smartphone aus angezeigt. Das heißt, wenn man gerade unterwegs ist, ja, und man nicht am Smart Hub ist, dann kriegt man die auch aufs Handy. Ich glaube, da gibt es allerdings auch eine Funktion in der Alexa-App. Ja, wird, glaube ich, funktioniert so, glaube ich, auch. Da kriegt man die Information oder die Erinnerung eben auch über das Smartphone. Ja. Das ist es. Ja. So, und wenn ihr jetzt euer Google Home auf Deutsch stehen habt, braucht ihr echt gar nicht zu probieren. Gibt es noch nicht. Gibt es nur USA, UK und Kanada. Ja, in Deutschland braucht man keine Erinnerungen. Ja, wäre noch schöner. Ha! Müssen wir erstmal unseren Datenschutz-Zensur-Kommissar, jawohl, ja, befragen, ob eine Erinnerung datenschutzrechtlich in Deutschland auch, ja, erlaubt ist. Nein, Google traut sich nicht mehr, einfach alles so zu machen. Damit ist Google eine feige Sau geworden. Tut mir leid, ja, Marty McFly, du feige Sau. Ja, Google. Kein Mut mehr zum Risiko, weder bei den Google Fotos AI-Funktionen, um endlich Leute im eigenen Fotoalbum erkennen zu lassen. Nein, selbst das geht nicht. In den USA geht's. Und offenbar trauen sich auch hier nichts mehr. Oder sie haben einfach kein Interesse an Europa mehr. Kann ja auch sein. Hm? Ich weiß nicht. Vielleicht trifft beides zu. Aber ja, damit müssen wir nun leben. Und oder sich ein Amazon Echo kaufen, dann geht alles. Ja? Offenbar ist das nicht ganz so schlimm. Ach, Mann. Ich bin heute echt frustriert deswegen. Ja? Bin heute echt frustriert deswegen. Nun gut, bevor ich zur nächsten Google-Nachricht komme, möchte ich dann aber vorher noch was anderes sagen, das ist vielleicht mal was Positives. Samsung Galaxy X. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich Galaxy X heißt. Das ist wohl nur ein Codename und vielleicht auch nur Wunschdenken, dass es jetzt jemand, dass das Galaxy X heißen soll, weil jetzt iPhone X rauskam. Ja. Galaxy X. Nein, aber es ist auf jeden Fall irgendein Gerät bereits von der FCC. Also die FCC ist ja die sowas wie die Zulassungsbehörde. Ja, die haben jetzt ein Gerät zugelassen, das faltbar ist mit einem Samsung oder bei einem Samsung-Gerät. Sprich, ein Smartphone, das man zuklappen kann, aber so richtig zuklappen kann wie ein Buch. Batsch, ne? Das Display wird geklappt. Ja, das erste klappbare Smartphone-Display soll das sein und das könnte bedeuten, dass das Teil jetzt endlich irgendwann mal rauskommt. Man hat ja schon einen Prototyp 2013 auf der CES gesehen und vielleicht können sie es jetzt endlich mal rausbringen. Mir dauert das alles einfach viel zu lange, aber das ist der erste Hinweis darauf, dass dieses sogenannte Galaxy X tatsächlich existiert und dass dieses Rausbringen vielleicht sogar 2018 als neues klappbares Note-Gerät. Damit könnte man einen riesigen Bildschirm machen, ja, aber das Gerät noch relativ klein halten. Ja. Und somit hat man Tablet und Smartphone in einem. Und ich lasse mich überraschen, ich freue mich drauf auf sowas. Das wäre mal wieder eine echte Innovation. Endlich mal wieder was Echtes, Neues, ja, im Smartphone-Bereich. Und also ich wäre der Erste, wo da drauf springen wird auf diesen Zug, ja? Weil ich immer noch sage, ja, 5 Zoll sowieso, 5,5 Zoll, 6 Zoll ist mir immer noch zu klein, ja, ich will mein 8 Zoll Display haben und damit könnte es Realität werden. Ich glaube, das ist sogar dann wesentlich größer als 8 Zoll. Aber wenn ich es dann zusammengeklappt in die Tasche stecke, ja, ist es dann eben ganz normal. Und man braucht nicht hier eine Tasche mit rumzuschleppen dafür. Gut. Also weiter geht's. Und da sind wir schon wieder bei Google. Ja. Wenigstens mal etwas Erfreuliches. Google erweitert den Support des Nexus 5X und 6P um 2 Monate. Hä? Ja, ich habe mich nicht versprochen. Es ist nicht 2 Jahre, es ist 2 Monate. Warum ausgerechnet 2 Monate? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Es geht darum auch um die Sicherheitsupdates. Ich habe das zuerst in den falschen Hals bekommen, aber ja, es geht um die Sicherheitsupdates. Das heißt, bis November 2018 bekommt ihr aktuelle monatliche Sicherheitsupdates für das Nexus 6P und 5X. Das ist eine schöne Nachricht, dass es 2 Monate verlängert wurde, aber warum nur 2 Monate? Ich weiß es nicht. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass ihr ab November 2018 bei eurem Nexus 5X keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Und wie lange das dann noch zu empfehlen ist, überhaupt zu nutzen, das ist eine gute Frage. Ja, aber immerhin 2 Monate länger als ursprünglich geplant. Besser als nix. Ja. Wie gesagt, es ist mysteriös, warum das nur zwei Monate ist. Ich habe ja das zuerst falsch verstanden, habe gedacht, das wären die reguläre Updates, die da noch, also 2 Monate verlängert werden. Das hätte nämlich dann darauf hindeuten können, dass es vielleicht doch noch eine neue Android-Version gibt für das 5X und 6P, also quasi der Nachfolger von Oreo. Aber das war wohl nur Wunschdenken von mir, denn es geht hier ja um die Sicherheitsupdates und somit wird es wohl so sein, also Oreo ist die letzte Android-Version, die fürs 5X und fürs 6P rauskommt oder rausgekommen ist, ist ja schon erhältlich und die Sicherheitsupdates sind eben verlängert worden bis November 2018. So, gut. Damit sind wir beim nächsten Thema angelangt und zwar Siri nutzt nun die Google-Suche. Schockierend, ne? Ja, vorher haben die ja Bing benutzt und die Beschwerden darüber sind nicht abgerissen. Die Qualität der Suchergebnisse war einfach zu schlecht, so dass Google dass Apple jetzt tatsächlich zu seinem Erzfeind zurückgekehrt ist, Google, um die Siri-Suchen zu verbessern. Das ist meiner Meinung nach schon eine ziemliche Blamage für Apple, aber auch für Microsoft. Ja, und gibt auch einen schweren Schlag gegen die Bing-Suchmaschine von Microsoft, die jetzt einen riesigen Kunden natürlich verliert. Und das ist sozusagen ein Triumph für Google mit der Google-Suche. Also zumindest im Kerngeschäft scheinen die noch alles richtig zu machen momentan. Ja. Wobei sie natürlich hier anhand von diesen Assistenten hier den Anschluss verlieren. Ja, denn auch hier, das ist scheinbar sehr, sehr positive für Google, schlägt sich bei genauerem Betrachten ja, als auch hier ziemlich schlechten Vorboten für den Google Assistant voraus. Denn die Leute, die jetzt gesagt haben, okay, wir installieren uns den Google Assistant auf dem iPhone, gibt's ja, damit wir Google nutzen können und nicht dieses Bing hier haben bei Siri und der uns hier, was das ist, die schlechten Suchergebnisse vorquasselt. Wir wollen den Google Assistant haben, weil der Google benutzt. Diese Leute fallen weg. Die können jetzt und werden jetzt hundertprozentig auch Siri benutzen, statt den Google Assistant zu installieren aufs iPhone, weil jetzt gibt es die guten Suchergebnisse von Google auch bei Siri. Also von daher hat Google zwar einen Triumph bei der Suche erreicht, dafür aber wiederum einen herben Rückschlag in Sachen Google Assistant eingesteckt. Ja. Und auch das zeigt übrigens ja, dieses fast schon klägliche, diesen kläglichen Zustand vom Google Assistant momentan. Und Das wird nämlich die Qualität von Siri so weit verbessern. Wir werden mal abwarten, wie sich das dann beim nächsten Vergleich schlägt. Ja, wenn das jetzt umgestellt ist und dann sich eine Zeit lang etabliert hat, vielleicht noch ein paar Monate eben die Bugs ausgemerzt wurde. Und dann bin ich mal gespannt, wie dann der neue Test Siri gegen Google Assistant aussieht. Ja, vielleicht gar nicht mehr so schlecht wie vorher. Vorher war ja der Google Assistant auf dem Smartphone der klare Gewinner gegen Siri. Aber wenn jetzt Siri als Ergebnisquelle die Google-Suche benutzt, dann könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Die Gboard-Alternative. Ärgernis, ja, ohne Ende. Ihr wisst ja, ich komme auch nochmal in der Community drauf zu sprechen. Gboard ist kaputt, hat einen riesen Bug. Google, sie hat immer noch nichts gemacht, sitzt auf im Hosenboden. Ja, man könnte fast meinen, die Firma ist im Delirium. Ja, dass sie sowas einfach ignorieren und nicht innerhalb von 24 Stunden ein Patch rausbringen, ein Bugfix-Update, das ist unfassbar. Deswegen habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut und da muss man ja aufpassen heutzutage, mit den Keyboards darf man nicht alles benutzen, denn das Keyboard ist die wichtigste Sicherheitskomponente im Smartphone. SwiftKey ist damit natürlich aus dem Rennen auch, weil Microsoft verbandelt, geht gar nicht. Go-Keyboard geht auch nicht mehr nach der schlechten Presse und möglicherweise Sicherheitsbedenken. Ja, also wie gesagt, ich bin zwar immer skeptisch, wenn Sicherheitsforscher sagen, ein Keyboard ist unsicher, aber ich kann beim Keyboard kein Risiko eingeben. Ja, das geht einfach nicht. Gboard war bisher immer gut, aber jetzt gibt es ja dieses Problem, komme ich später nochmal drauf zurück. Aber Chroma Keyboard, Chroma Keyboard, sieht nicht nur optisch super gut aus, sondern hat im Prinzip alle Funktionen vom Gboard drin. Das heißt, Einbinden von Bildern direkt mit dem Keyboard, GIFs direkt mit dem Keyboard, Smileys und so weiter und so weiter. Alles direkt vom Keyboard einbindbar. Somit hat man alle Funktionen oder fast alle Funktionen, die eben auch das Gboard hat. Da gibt es noch mehr, ja. Es gibt auch eine Premium-Version, kostet nur 2,99 € mit allen Funktionen. Da kann man dann auch bessere Themes nutzen, die sogar animiert sind. Also euer Keyboard-Hintergrund-Theme ist dann animiert, ja. Also es sieht dann sehr eindrucksvoll auch aus, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Das Keyboard ist momentan bei mir in Aktion. Wie gesagt, also es gibt dann mit dieser Premium-Funktion auch, wie gesagt, jede Menge Keyboard-Styles, die man auswählen kann. Eine Besonderheit bei Chroma ist ja, dass sich die Farbe des Keyboards anpasst an die Farbe des momentan aktuell verwendeten Programms. Und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz toll. Ist das Programm zum Beispiel wie hier Chroma selbst, ja, im Orange gehalten, ja, rot-orange, und man drückt da aufs Keyboard, dann ist das Keyboard rot-orange mit weißer Schrift. Hat man zum Beispiel ein dunkles Programm, dunkles Theme, ja, wird dort ebenfalls ein schwarzer Hintergrund zum Beispiel verwendet. Hat man ein weißes Theme, wird ein weißer Hintergrund verwendet und so weiter und so weiter. Und das ist, wie gesagt, App-abhängig. Nicht etwa Haupt-Theme-abhängig, sondern App-abhängig. Somit bindet sich quasi das Keyboard direkt in die App ein, als ob die schon immer zu dieser App gehört hätte, das Keyboard. Das ist nicht schlecht. Das kann man allerdings auch abschalten, wenn man das will, und kann stattdessen auch andere Sachen nutzen. Und ebenfalls mit einem Gradient, das heißt, dass es so einen Farbverlauf gibt, auch angepasst an das Programm, ja, und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt es da. In der Vollversion auch einen eigenen Keyboard-Font. Ja, Wahnsinn. Das finde ich besonders schön. Dann könnt ihr sogar den Font anpassen, der auf der Tastatur erscheint. Das ist für mich Gold wert. Ja, ich liebe das. auch die Animation kann dann geändert werden und so weiter. Und auch noch andere Funktionen, wie zum Beispiel Synchronisation, Backup und so weiter, kann dann eben hier integriert werden oder genutzt werden, wenn ihr diese, diese Hauptfunktion habt oder diese Premium-Funktion. Ansonsten könnt ihr natürlich auch das Keyboard, die absolut die meisten Funktionen ist auch, sind auch zu benutzen, ohne dass ihr Geld dafür ausgeben müsst. Ja. Wird hin und wieder beim Verlassen des Keyboards allerdings eine Werbung angezeigt. Ne? Gut, könnt ihr euch ja vorstellen, warum das so ist. Klar. Deswegen könnt ihr auch sagen, ja, gut, das Keyboard kostet 2,99 €, aber ihr könnt es auch zum Testen auf jeden Fall mal nutzen, ohne dass ihr was dafür bezahlt. Oder wenn euch die Werbung nicht stört, könnt ihr es auch so lassen. Gut, ich habe das Wichtigste auch probiert und das funktioniert bei Kruma auch, nämlich ihr könnt euer Personal Dictionary benutzen, darum geht es ja, deswegen brauche ich eine Gboard-Alternative. Ja? So, also geht, ist okay. Größer als das Gboard kann eigentlich keine App mehr werden. 87 Megabyte für eine Tastatur, obwohl man jeden Tag den Cache-Speicher löschen muss, ja, ist einfach der Hammer, finde ich. Von daher muss man sich da jetzt im Vergleich zum Gboard keine Gedanken machen. Ja. Naja. Also wer eine gute Alternative zu Gboard sucht, Kruma ist ganz okay. Ist sogar sehr gut. Wo ich noch ein bisschen testen muss, wo ich jetzt nicht allzu viel sagen kann, ist die Texterkennung und die Word Prediction. Ich habe bisher nur eins ausgemacht und habe bis jetzt auch noch keine Funktion dafür gefunden. Und zwar, dass die Wörter automatisch korrigiert werden, wenn man die Space-Taste drückt. Und so war ich das jetzt halt gewohnt. Und da bin ich noch nicht ganz so kompatibel damit. Ja, da muss ich oben die Worte eben auswählen. Also es sollte schon so mit der Space-Taste gehen, denn sonst wird das für mich eine große Umstellung. Aber okay, gut. Ansonsten geht's mit der Wortkorrektur schon mal. Die Worterkennung, wie gesagt, muss ich erst noch testen, wenn ich das Keyboard ein bisschen benutzt habe, weil da meine Phrasen dann eben mit abgelegt werden. Gut. Bill Gates hat jetzt ein Android-Phone. Ich denke, das ist erwähnenswert, ja, weil nichts zeigt mehr den Niedergang des Windows Phone OS, als wenn der Vater von Microsoft sozusagen umsteigt auf Android. Ja. okay. Dass er nicht auf ein Apple umgestiegen ist, ein Apple-Gerät rechne ich ihm hoch an. Ja, vielleicht ist noch nicht alles verloren bei Bill Gates. Ne? Aber tja, naja. Gut, nur so viel am Rande. Ich wollte es einfach sagen, weil es doch irgendwie lustig, oder? Das Google Pixel XL hat Stereo-Lautsprecher. Und auch eine Always-on-Musikerkennung. Das sagen etliche Gerüchte. Das sind vielleicht schon ein bisschen mehr als Gerüchte. Ja. Natürlich, wie gesagt, am 4. Oktober werden wir mehr davon sehen. Interessant wäre es, ja, Stereo-Lautsprecher, okay, wurde halt öfters, seit HTC das mal gemacht hat, gefragt danach, ja. Weiß nicht, ob das wirklich jetzt groß sinnvoll ist oder nicht, ja. Aber gut, schaden kann das ja nie, wenn das geht, ist ja wunderbar, es dürfte jetzt nicht unbedingt was zum Preis ausmachen oder ähnliches. Die Always-on-Musikerkennung, das ist wieder so eine Nische, also ich weiß nicht, warum konzentriert sich Google auf sowas, das hat bestimmt jede Menge Entwicklungsarbeit gebracht, vielleicht sogar hardwaremäßig irgendwie was benötigt, wenn das immer im Hintergrund läuft und Musik erkennt, ich weiß schon, worauf das hinausläuft, ja, also man ist irgendwo und hört jetzt Lieder und dann kann man später gucken, welche Lieder gespielt wurden. Ja, das ist ja wunderbar schön, aber ist das wirklich eine wichtige Funktion, außer Leute, die halt wirklich viel Musik hören, also totale Musikfans sind, ja, für die ist es sicherlich was Interessantes, aber die anderen Leute machen sich da vielleicht eher Gedanken drüber, ob das Akku braucht oder weil das Telefon dann immer mithört, aktiv mithört, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es dass da wirklich sich der Aufwand lohnt, ja, für die Entwicklung von sowas, dass dann die Leute sagen, oh ja, das ist ein Feature, das brauche ich unbedingt, ja, also Always-on-Music-Erkennung, das ist unbedingt wichtig, ja. Wirklich? Gut, ich bin kein großer Musikfan, von daher kann ich das vielleicht auch nicht nachvollziehen, aber also wenn ich irgendwo ein Lied höre, dann ist es ein leichtes, einfach auf den Google Assistant-Button zu drücken oder einfach zu sagen, ja, was ist das für ein Song, ja, what's that song, und dann wird eben für ein paar Sekunden gelauscht und dann kriegt man den gesagt, den Titel. Das ist ja okay, das ist ja super, wenn man sowas hat. Aber muss das immer always on sein? Also so verrückt auf Musik bin ich nicht. Ich will da nicht unbedingt wissen, was das für ein Track war, der jetzt irgendwo im Kaufhaus läuft, wo ich dann endlich froh bin, wenn ich raus bin aus dem Kaufhaus, weil ich den Track nicht mehr hören kann. Ja? Dann will ich nicht noch später auf dem Smartphone sehen, was das für ein Track war. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja. Huawei MediaPad M3 und M3 Lite. Da gibt es eine schöne Gegenüberstellung von Android Central. Und bevor ihr einen Fehler macht, sage ich euch ganz klar, ne, holt euch lieber das MediaPad M3. Es sei denn, ihr wollt ein bisschen Kohle sparen. Das Media M3 Lite hat einen Qualcomm Snapdragon 435 Octa-Core-Prozessor, während das MediaPad M3 den sehr schnellen Kirin 950 Octa-Core hat. Die Bildschirmauflösung beim M3 Lite 8 Zoll mit 1920x1200 Bildpunkte. M3 normal 8,4 Zoll, also größer, und 2560x1600 Bildpunkte Auflösung, wesentlich höhere Auflösung im Vergleich. RAM 3 GB bei dem Lite, 4 GB bei dem M3 normal. Speicher sieht es ähnlich aus, 16 GB beim Lite, kann man heute eigentlich nichts mehr mit anfangen. Und beim M3 32 GB bzw. 64 GB, gibt da wohl zwei Versionen. Die Akkuleistung 4800er beim M3 Lite und 5100 beim M3, die schenken sich nichts. Der Preis allerdings wiederum $190 beim M3 Lite und $299 beim M3 beziehungsweise $330 bei der Version mit 64 GB. Dennoch klar, meiner Meinung nach klare Sache, M3 und nicht das M3 Lite, weil das M3 arbeitet jetzt schon an seiner Grenze der Schaltfähigkeit, um das mal in Tronsprache zu sagen, ja. Und deswegen, das ist nicht okay, finde ich. Ja. Wenn ihr allerdings ein super günstiges Tablet haben wollt, das immerhin noch besser ist als dieser Low-Budget-Müll, ja, dann ist es vielleicht dann doch noch eine Alternative des M3 Lite. Nur wenn ihr was richtig machen wollt, M3. Ist das klar soweit, ja? Ne? Ja, ich komme jetzt mal zu der Community. Da war das Thema Gboard vom Volker nochmal. Da gab es ja den Tipp mit dem Cache leeren und dann beenden erzwingen. Ja, dann funktioniert das Personal Dictionary erstmal wieder. Ja. Der Volker schreibt, danke, auch wenn es maximalistisch ist, Gboard funktioniert wieder, mein persönliches Wörterbuch mit Shortcuts. Vorstop und Cache leeren war der entscheidende Tipp. Diese Funktion brauche ich häufig und Reboot mache ich nicht so häufig. Nachtflugmodus wegen morgens Timely Wecker App. Spitze, dass dir der Tipp geholfen hat. Freut mich. Ich hoffe, auch andere konnten damit was anfangen noch. Für mich selbst ist das leider der Tipp eigentlich nur suboptimal. Ne? Suboptimal, jetzt fange ich auch schon mit dem Kram an. Ja? Also nicht optimal. Ich muss das jeden Morgen machen. Natürlich vergesse ich das regelmäßig. Und das heißt, ich bin da mitten im Schreiben. Ach ja, super. Geht mal wieder nicht. So, dann rausgehen aus der App. Tastatur beenden, Cache leeren. Und dann kann ich irgendwann weiterschreiben. Das geht nicht. Deswegen habe ich jetzt diese Kruma-Keyboard da mal im Test mal ausprobieren. Ist halt eine schwierige Sache, so ein neues Keyboard zu gewöhnen. Da brauche ich auch ein bisschen dafür. Also es geht nicht ganz so schnell, weil ich halt ziemlich viel tippe. Ja, und da muss das fluppen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es dir weitergeholfen hat. Und ja, wie gesagt, Kuma habe ich jetzt gerade in der Benutzung. Es war erstaunlich schwer, eine Ersatztastatur zu finden. Okay, ich hatte früher mal Minium probiert und Flexi. Das wäre, also falls Kuma jetzt nichts ist, wäre das das Nächste, die zwei Nächsten, die ich ausprobieren würde. Aber Kuma kommt bei der Funktionsvielfalt noch am nächsten an das Gboard ran, und das ist eigentlich auch wichtig. Ich will ja keinen Rückschritt haben bei den Funktionen. Ne? Ja. Gut, Kuma war jetzt aber sehr interessant. Dann gab es noch was vom Falk, und zwar wegen den Oreo-Bugs, die mich tierisch nerven. Er schreibt, deine Erfahrung mit dem Pixel und Oreo klingt natürlich nicht gut, aber wenn es dich etwas tröstet, das, was iOS 11 aus meinem iPad Air gemacht hat, ist teilweise noch schlimmer. Performance und Akkulaufzeit sind regelrecht eingebrochen, die Tastatur fällt regelmäßig komplett aus, Neustart notwendig und App-Updates frieren regelmäßig ein. Neustart ist auch hier die einzige Lösung. Ich hoffe, dass gerade mal eine Woche nach iOS 11 Auslieferung, dass das nach gerade mal einer Woche iOS 10 ausgelieferte, nachgeschobene 11.0.1 hier spürbare Verbesserungen bringt. Also es ist natürlich echt, also das ist auch echt nervig, ja? Und sicherlich schlimmer als die Oreo-Bugs. Aber das ist nur ein sehr, sehr schwacher Trost, weil das täuscht halt nicht darüber hinweg, dass Oreo, dass ich da halt sehr enttäuscht darüber bin, weil da nicht nur ein paar kleine Bugs drin sind, sondern massive Bugs, und das ist mir auch bisher noch nie passiert, und das dann gleich auf dem Pixel, bei dem ja versprochen wird, das ist das pure Android, wo alles perfekt mit abgestimmt ist, ja, das hat man wirklich versprochen, auch in der Werbung und auch beim Kauf, das ist perfekt abgestimmt, da funktioniert alles wunderbar, und Google kriegt es noch jetzt seit so langer Zeit, wie das schon auf dem Markt ist, nicht auf die Reihe, die schlimmsten Bugs zu bereinigen bei dem Oreo, und auch nicht bei den Apps, und ich sage immer noch, das ist ein Zusammenspiel, ja, zwischen beiden, aber hier muss ich sagen, es ist echt schlimm, was da abgeht, und klar, wie gesagt, es ist natürlich, wenn ich mich jetzt drüber freuen würde, dass bei iOS 11 auch so viel passiert, okay, aber warum sollte mich das freuen? Das tut mir auch leid, ja, für die Leute, die hier dann ein Problem haben, auch wenn sie ein Apple-Gerät gekauft haben, ja, dennoch muss ich sagen, hilft es nicht für die Leute, wo Oreo haben, ja, also die können sich da nicht freuen drüber, oder sollten sich nicht so laut freuen, denn, ja, was Google da mit Oreo abgeliefert hat, an Bugs, in Verbindung zumindest mit dem Pixel XL, ich kann nur das momentan eben heranziehen, weil das 5X nutze ich jetzt nicht so massiv, dort habe ich auch schon das Oreo-Update bekommen, aber das sind halt oft auch Bugs, die sind nicht so einfach nachzuvollziehen, ja, wie zum Beispiel auf einmal ist es das Wi-Fi weg, einfach so, ja, dann schaltet man das Handy morgens an und man stellt irgendwann fest, nachdem man schon, was weiß ich, Updates und alles gemacht hat, hoppla, man ist nicht im Wi-Fi drin und schwuppdiwupp, ja, ist das Kontingent für den Monat weg, ja, weil der einfach so sich nicht ins Wi-Fi eingebucht hat. Das ist vor Oreo nie passiert, das darf meiner Meinung nach nie passieren. Das ist vielleicht für die Leute im Silicon Valley, ist es natürlich egal, wenn die alle unlimited Traffic haben auf ihren Mobilfunktelefonen, ist wunderbar. Für mich ist es eine Katastrophe, ja, wenn hier durch ein Update dann vielleicht schon am Monatsanfang das Kontingent fast aufgebraucht ist, nur weil man ein super tolles Telefon gemeint hat, beim Einschalten sich nicht mit dem Wi-Fi zu verbinden. Ja, ganz toll. Und auch so ist es schon mal rausgeflogen aus dem Wi-Fi, einfach so, ohne besonderen Grund. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das sind halt diese verborgenen Bugs, die schwer dingfest zu machen sind. Ich habe da keine Lösung dafür. Ich kann da nichts machen. Ich bin auf die Gnade von Google angewiesen. Das geht mal schon gewaltig auf den Senkel. Ja. Gut. Dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und da werdet ihr euch jetzt mal wundern, was das ist. Ich habe es heute Morgen auch tatsächlich schon ausgiebig benutzt. Und habe mir eine riesen Bestellung zusammengezimmert und habe festgestellt, dass zumindest Rewe im 21. Jahrhundert angekommen ist und alle warten auf Amazon, ja, mit Lebensmittellieferungen. Die haben ja auch den Pantry Service. Was mich davon abhält, ja, ganz klar, wenn ich mir da angucke, was dort die Sachen kosten, am Laden um die Ecke, meistens um die Hälfte billiger, oftmals sogar noch mehr. Es sind manchmal Sachen drin, da das ist unmöglich, ja. Und deswegen bin ich da nie weiter reingetaucht in dieses Lebensmittelbestellen online, ja, bei Amazon, obwohl ich eben Prime-Kunde dort bin. Das geht nicht, ja. Das kann man nicht machen. Wenn zum Beispiel die Alpro Soja Originalmilch, haltet euch fest, das ist der Wucher, dass Amazon nichts dagegen macht, ist eigentlich ein Unding. Ja? Da wird Alpro Sojatrink angeboten für 7,77 Euro, einen Liter. Das Ding gibt's bei Penny für 1,79 und bei Edeka für 1,89. Normalpreis, nicht im Angebot, Normalpreis. Das ist der Normalpreis. Und die wagen es für 7,77 Euro zu verkaufen. Also ich muss schon sagen, das ist echt traurig. Traurig, was da abgeht. Ja. Natürlich, klar, wenn man jetzt zum Beispiel bei Amazon Pantry geht und so, dann ist es Normalpreis und so, zumindest das Alpro, aber viele andere Produkte sind halt sehr, sehr teuer. Und deswegen war das nie ein großes Thema. Die Auswahl von Produkten, die ich brauche, ist auch noch relativ überschaubar. Anders so bei der Rewe-App. Und das ist die App der Woche, der Rewe-Lieferservice und Angebote. Ihr könnt damit direkt eure Lebensmittel bestellen. Die kommen dann zu euch nach Hause, ab einem gewissen Wert versandkostenfrei. Erstbesteller sowieso versandkostenfrei. Mindestbestellwert ist 40 Euro. Sollte man beim wöchentlichen Einkauf, erst recht beim monatlichen Einkauf, locker zusammenbekommen. Auswahl ist ziemlich groß. Ich finde selbst als Veganer eine Unmenge von Produkten. Ich habe auch Auswahlkriterien, kann anklicken vegan, vegetarisch, ja. Zum Beispiel, dann werden mir nur diese Produkte angezeigt, da allerdings gleich noch vorweg, nicht alles, was vegan ist, wird angezeigt, wenn man vegan anklickt. Das ist klar, ich kann es schon verstehen, warum das so ist. Die müssen halt offiziell von der Firma eine Bestätigung haben oder ein Gütesiegel drauf haben, wo vegan draufsteht. Dann geht es ins Vegan rein, aber eine Orange ist auch vegan, ja, oder eine Kartoffel. Aber die sind eben nicht im veganen Verzeichnis drin. Also, ne? Und dann gibt es auch sehr viele andere verarbeitete Produkte, wie zum Beispiel Brote etc., die eben vegan sind, aber dort nicht auftauchen, wenn man vegan anklickt. Aber da kann man ja selbst alle Inhaltsstoffe kontrollieren, denn die sind alle aufgelistet, so wie sie auf der Verpackung stehen, was auch sehr, sehr wichtig ist für mich. Ja? Also das geht. Kann man machen. Die Auswahl ist super einfach. Nicht umsonst hat diese App bereits einen Designpreis gewonnen, ist also eine prämierte App und das kann ich auch gut verstehen. Online einkaufen, Lebensmittel einkaufen war noch nie so einfach. Es läuft auch über lokale Lieferservices und damit kann man auch sicherstellen, dass nicht unnötig Ressourcen verschwendet werden, ja. Das heißt, da ist es vermutlich günstiger für die Umwelt, wenn man sich das dort bestellt und das mit einem Auto, also mit einem LKW, ja, ausgeliefert wird, der noch viele verschiedene andere Haushalte anfährt, als wenn man selbst mit seinem eigenen privaten PKW zum Einkaufen fährt und wieder zurück. Ja, da ist die Bilanz doch deutlich schlechter. Aber gut, ich lasse das mal jetzt außen vor. Ja, das ist nicht jetzt absolut ausschlaggebende Grund. Nein, der ausschlaggebende Grund sind schlicht und ergreifend die Preise. Und die sind gut. Die sind so wie in den Rewe-Filialen. Die haben auch Angebote, dass es so richtig kracht. Teilweise. Nicht bei allem sind die Preise jetzt zum Beispiel vergleichbar mit anderen Discountern oder so. Ja, aber das ist es ja auch nicht direkt. Für Rewe-Verhältnisse sind die Preise jedenfalls extrem gut. Und man findet auch alle möglichen Arten von Lebensmitteln, auch einige Non-Food-Produkte, Drogerie, Kosmetika natürlich auch. Ja, also ihr könnt dort von Waschmittel bis Süßkartoffeln alles kaufen. Ja, und ja, auch wie gesagt, viele Ausnahmeprodukte bzw. exotische Produkte gibt es, sodass man da keine Angst haben muss, zumindest mal zu gucken, ja, ob da das was für einen selbst ist. Der Lieferservice ist doch recht schnell dann. Man kann entsprechend Tage auswählen, wann die kommen sollen und auch ein Zeitfenster. Das ist natürlich sehr wichtig, ganz klar. Auch diese Auswahl ist ausgesprochen gut gemacht und geht schnell vonstatten. Wenn man sich da einmal angemeldet hat, kann man auch auswählen, wie man zahlen möchte natürlich. Da kann man entweder Bankeinzug, Kreditkarte, Rewe Guthaben, das man selbst aufladen kann, aber auch PayPal. PayPal, yay, das ist es, genau, das ist es. Und von daher ist das auch von dem, aus der Perspektive schon wieder eine Erleichterung, ja. Nichts mehr da stundenlang rumlaufen im Geschäft, ja, Einkaufsstress, Parkplatzsuche eventuell, ja, dann hier einen Stress an der Kasse warten, stehen, ach Gott, nee, das ist alles so furchtbar. Also wenn ich einkaufen gehe, sind mindestens 3 Stunden weg, ja. Ich kaufe immer für einen ganzen Monat ein, ja, und dann sind 3 Stunden weg und das regt mich total auf. Hier ganz gemütlich hier im Sitzen alles auswählen, zack, zack, zack, zack, zack, bestellen und ein Tag, 2 später kommt alles, ja, was man will und das Ganze zu dem Preis, das man auch dort bekommen würde. Also Wahnsinn, ja, wenn man da keinen Nachteil hat, ist doch super. Aber die App, die ist richtig gut programmiert. Die lässt eigentlich kaum noch Wünsche offen. Wie gesagt, einmal eingeloggt hat man da Zugang zu allen seinen Sachen. Man kann auch sehen, was man bestellt hat bereits. Ja, was gerade also auf dem Weg ist sozusagen. Ja. Man kann weiterhin auch noch Informationen bekommen über aktuelle Angebote. Man kann auch alle Angebote einsehen natürlich. Es gibt dort sogar noch Rezepte. Ja, man kann auch Payback-Karten übrigens dort mit einbinden und das wird dann automatisch, bekommt man auch die Payback-Punkte, muss man also auch nichts wegstecken dafür. Und dann ist noch was Besonderes, die Einkaufsliste. Ja, das finde ich besonders bemerkenswert. Man kann also zum Beispiel den ganzen Monat über sagen, okay, ich brauche also für nächsten Monat brauche ich zum Beispiel, ja, neue Haferflocken. Ne? Ganz klar, habe kaum noch Haferflocken, brauche Haferflocken. Ne? Ohne Haferflocken gibt es kein Frühstück, das geht gar nicht. Ja. So, also auf die Einkaufsliste Haferflocken setzen. Ja. So, und so weiter und so weiter. Das macht man dann mit den Lebensmitteln. Die ganzen Monat über quasi und am Monatsende kann man die Einkaufsliste einfach bestellen, einfach in den Warenkorb legen und zack, das war's, Leute. Ja. Euer Einkauf, wenn ihr das kontinuierlich macht, dauert dann ein paar Minuten und fertig. Absolut der Hammer, wie ich finde. Und ja, also hier könnt ihr dann auch, oder hier seht ihr auch die Produkte, die ihr zum Beispiel dann bestellt habt, könnt ihr unter meine Produkte einsehen und dann einfach nochmal neu bestellen. Ja, also ihr habt zum Beispiel die Sojamilch, ne? Habe ich jetzt bestellt, ja? Und dann klicke ich einfach drauf und zack, dann kommt wieder dieselbe Menge Sojamilch nach. Ja. Super einfach. So soll das sein. Die Bestellung habe ich auch im Blick, was ich bestellt habe. Ja. Der Status der Bestellung, ich habe hier komplett alles aufgelistet, was dann die Bestellung enthält. Ja, kann ich mal ansehen und was sie gekostet hat. Noch ein kleiner Vorteil beim Online-Einkaufen. Ja. Geht euch das auch mal so? Ihr geht an die Kasse. Ja, obwohl ihr die ganze Zeit mitgerechnet habt, irgendwie so, ja, Pi mal Daumen, geht an die Kasse und dann seht ihr den Betrag, der an der Kasse erscheint und dann habt ihr das Gefühl, in einem Gemälde von Salvatore Dalí zu sein. Dieser Surrealismus, der die Zahlen, meistens dreistellige Kombinationen an der Kasse repräsentieren, und dann ungläubig die Verkäuferin anguckt und sagt, kann ich mit Karte zahlen? Also, das wird euch natürlich beim Online-Einkauf nicht passieren, ja, denn wenn ihr dort ist, da habt ihr jederzeit den exakten Betrag, den ihr im Warenkorb habt, also im Blick. Und wenn ihr am Schluss sagt, okay, also ich wollte jetzt eigentlich keine 150 Euro ausgeben, sondern vielleicht ein bisschen weniger, dann könnt ihr halt auch noch ein paar Artikel wieder rausnehmen, stattdessen vielleicht ersetzen durch andere günstigere Artikel oder Artikel ganz streichen. Das kann auch eine Woche, das kann auch einen Monat bleiben, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weg mit dem Artikel. Ja, und dann erst den Warenkorb abschicken, wenn ihr sagt, okay, also das ist jetzt einigermaßen erträglich. Das hat schon einen Riesenvorteil. Also die Rewe Lieferservice und Angebote-App im Play Store, ja, natürlich kostenlos, ganz klar, nicht die Lebensmittel. Ja. Also ich wüsste jetzt im Moment nicht, was man besser machen könnte bei dieser App. Und das soll schon was heißen. Die läuft stabil, die ist super schnell, die hat alle Funktionen, die man einfach für einen Online-Einkauf braucht. Die hat Zusatzfunktionen wie zum Beispiel Rezepte. Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Ja, ihr wollt zum Beispiel ein leckeres Rezept kochen, ihr, oder ihr seht hier Rezeptvorschlag, oh ja, das hört sich super an. Ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen über der Zeit, aber ich mache das jetzt trotzdem mal, weil ich das so faszinierend finde. Ja, dann gehe ich hier zum Beispiel auf Rezepte, sage, nee, ich will auf jeden Fall was Vegetarisches bzw. was Veganes. Ja, so, und dann steht hier zum Beispiel, Moment, ich habe da was Schönes heute Morgen da gesehen. Ach, egal, ich nehme jetzt mal was anders. Vielleicht, nein, ist es da nicht. Schade, hättest jetzt gern diesen extravaganten Salat euch da mal vorgelesen. Aber ich nehme einfach mal was anderes, einfach mal was anderes. Hier zum Beispiel der schnelle Gemüse-Couscous mit Minzjoghurt. Ja, dann seht ihr hier die Zutaten. Ja. Die könnt ihr dann noch anpassen. Ich will zum Beispiel kein Naturjoghurt dafür, weil ich ja Veganer bin. Also Naturjoghurt weg. Und auch kein Honig. Ja, Honig weg. Das ersetze ich mit Stevia. Und statt Naturjoghurt nehme ich Sojajoghurt. So, und jetzt ein Klick und alle Zutaten, die ihr für dieses Rezept braucht, sind in eurem Warenkorb. Ende. Und wie gesagt, die ganze Zubereitung und so weiter, habt ihr hier Schritt für Schritt Anleitung, was ihr alles machen müsst, Kochzeiten und so weiter und so weiter, alles schön drauf. Somit könnt ihr auch Sachen leicht nachkochen. Ihr kennt doch diese Dienste, die so Kochpakete anbieten, ja, Blue Apron beispielsweise oder Vegantastic, ja. Sorry für die Leute, aber könnt ihr vergessen. Rewe kann das genauso gut. Ihr könnt hier euer Rezept auswählen und dann bestellt ihr per Klick einfach diese Produkte, die Rezeptliste, ja, die Sachen, die ihr braucht, und könnt es dann nachkochen, genau wie bei diesen Blue Apron und Vegantastic Produkten, könnt ihr es dann nachkochen mit genau der Menge, die ihr braucht an Produkten. Wahnsinn, oder? Also, deswegen Rewe diesmal außer Konkurrenz, App der Woche im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community entweder direkt beim Video oder im Diskussionsforum auf dem YouTube-Channel The Netcasts. Die ganzen Links und Informationen zu den Themen heute findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und ja, bitte mal an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S hinten, ja, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!